Deutschlands Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, wie immer mittwochs, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema heißt, mir läuft die Zeit davon. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die unter Druck stehen, sehr unter Druck stehen, weil sie unbedingt noch etwas tun, machen, erleben möchten, obwohl sie gar nicht mehr so viel Zeit haben. Das kann vielleicht bedeuten, dass man jemanden anzeigen will, weil oder obwohl die Frist bald abläuft und deshalb man unter Druck steht. Oder vielleicht will man sich bei jemandem noch entschuldigen, der schwer krank ist und im Sterben liegt. Vielleicht will man aber auch, wenn man schon etwas älter ist, noch die große Liebe finden, die man noch nie gefunden hat und fühlt sich deshalb auch unter Druck gesetzt oder unter Druck stehend. Also es gibt 100 Möglichkeiten, weswegen man sagt, mir läuft die Zeit davon. Wenn ihr so ein Gefühl habt oder in so einer Situation seid, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mir läuft die Zeit davon. Erste Anruferin heute Nacht, Marianne 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marianne, du sagst das, mir läuft die Zeit davon. Ja, mir läuft die Zeit davon. Und zwar habe ich seit 25 Jahren eine ganz gute Freundin und eine ganz liebe Freundin. Und wir haben seit einem Jahr den Kontakt verloren. Warum? Ja, das war eigentlich alles so banal. Ich war im Krankenhaus und ich war schwer krank. Ich hatte eine Notoperation und wäre auch fast verstorben. Mhm. Und dann haben wir telefoniert, wir hatten telefonischen Kontakt und sie konnte mich nicht besuchen kommen und hatte keine Zeit. Und was ja schon, ja, was schon merkwürdig ist, wenn man ja gut befreundet ist und jemand so schwer krank ist, hat man immer Zeit, immer. Ich hatte auch so ein bisschen Verständnis dafür. Sie ist ja auch Vollzeit berufstätig gewesen und Gibt auch Möglichkeiten, abends ins Krankenhaus zu gehen. Aber egal, ja, erzähl mal weiter. Und bin dann nach 14 Tagen aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen, war auch gesund. Mhm. Und danach hatte sie Geburtstag und sie hat mich dann eingeladen. Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich noch nicht so fit. Mhm. Ich komme irgendwann, wir treffen uns irgendwann mal. Mhm. Und ja, und dann ist irgendwie der Kontakt verloren gegangen. Weil du auch nicht so eine richtige Lust hattest mehr, ja, nach der Enttäuschung? Ja, ich bin arbeitslos geworden nach 34 Jahren, ja, und saß selbst in so einem tiefen Loch. Und aber sag mal, dann kann die Freundschaft aber doch nicht die 25 Jahre so eng gewesen sein. Doch, die war ganz eng. Wie oft habt ihr euch denn früher immer so gesehen? Ja, wir haben uns täglich gesehen. Wir haben zusammen gearbeitet und ich bin dann da gekündigt worden in der Firma, weil da eine Abteilung geschlossen wurde, in der ich leider war. Ich war 34 Jahre da, das war eine Bank. Ja. Und sie hat da weitergearbeitet und wenn sie mir dann auch von der Bank erzählt hat, irgendwie habe ich das alles nicht verkraftet. Ich war dann selber depressiv und wollte davon nichts hören und irgendwie war ich mir wohl selbst zu viel und der Kontakt ist dann eingeschlafen. War denn der Kontakt schon ein bisschen schwierig, bevor du so krank geworden warst? Ja, durch den verlorenen Job. Dadurch. Mhm. Ja, und jetzt habe ich durch Dritte gehört, also durch auch ehemalige Kollegen. Und gestern habe ich auch noch jemanden von der Bank getroffen. Und die haben mir dann erzählt, dass sie so schwer krank ist, so schwer krebskrank. Ach, und das wusstest du nicht? Ja, ich weiß das so seit 14 Tagen. Ja gut, aber vorher noch nicht. Nein. Mhm. Und jetzt habe ich so die letzten 2 Wochen, ich kriege gar keine Ruhe mehr. Ich möchte wieder Kontakt zu ihr haben und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Wohnt ihr weit auseinander? Nein. So 18 Kilometer circa. Und also mir würde natürlich, wie dir auch, diese Sache sehr als Schock noch im Leib sitzen, dass sie dich hat hängen lassen, als du krank warst. Ja. Das macht man nicht. Das ist das Normalste der Welt, dass man dann füreinander dasteht in der Freundschaft. Mhm. Andererseits ist sie jetzt auch sehr schwer krank oder sogar tödlich krank. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich einfach einen Blumenstrauß kaufe und bei ihr anklingel, aber ich Was spricht dagegen? Ja, ich weiß nicht. Sie ist so sehr konsequent. Ich bin eigentlich immer der Part gewesen, der immer nachgegeben hat. Und habe dann gesagt, ach komm, ist alles nicht so schlimm, aber ich weiß gar nicht, ob sie mich reinlassen würde. Das Dumme ist ja, es gab ja, also ihr habt euch noch kein Mal ausgesprochen. Nein. Es ist irgendwie so versandet, ne? So kann man das ja sagen. Ja. Und so unnötig, so blöd alles. Ich habe immer gedacht, so in meinem Alter, wir haben auch über alles geredet, so in unserem Alter, sie ist, glaube ich, sie ist ein Jahr älter. Und ihr Zustand ist so nach deinen Informationen sehr ernst. Ja. Also ich habe gestern einen ehemaligen Kollegen getroffen, der hat mir erzählt, sie hat jetzt eine Chemo hinter sich und hätte auch gar keine Haare mehr und ja, okay, die Gerüchteküche, jeder erzählt ja auch immer irgendwas dabei oder ich möchte einfach nur selber mit ihr reden, vielleicht noch Zeit mit ihr verbringen und ihr vielleicht erzählen, dass, so wie ich so vielen erzählt habe, wie ich letztes Jahr so krank war, da haben die Ärzte mir gesagt, also so eine Stunde später, wenn die mich nicht operiert werden, wäre ich tot gewesen und ich hatte das vorher auch so gemerkt, dass das gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn ich verstorben wäre, dass ich vielleicht dann mit ihr noch über irgendwas rede, was sie loswerden möchte oder ganz schlimm. Ist es ja eine Sache, einen Strauß Blumen zu kaufen und doch dann vor der Tür zu stehen, dann ist sie natürlich sehr überrannt. Ja. Warum rufst du nicht einfach an zunächst mal? Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich traue mich nicht. Aber was kann passieren? Ja, außer keine Ahnung. Gar nichts. Also, sie kann auflegen, klar. Sie kann auflegen, aber dann weißt du, woran du bist. Ja. Und die Situation ist nicht so schlimm und verletzend für dich, als wenn du da vor der Tür stehst und sie knallt dir die Tür vor die Nase. Ja. Das wäre natürlich sehr ungewöhnlich. Ja, aber du hast die Telefonnummer. Du kannst anrufen, du kannst sagen, du hättest das gehört und wäre doch schön, wenn wir wieder Frieden in die Freundschaft reinbringen können. Würde ich machen, würde ich machen. Ich finde, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Nee. Du kannst es ausprobieren, wenn sie jetzt knallhart ist, warum auch immer, dann ist es so und dann kann man nichts machen. Aber du hast es. Ich soll einfach anrufen. Finde ich schon. Stell dir mal vor, die Frau stirbt bald und du hast das dann so. Ich meine, 25 Jahre kann man ja auch nicht so wegwischen. Nein. Wir haben alle Familienfeiern miteinander. Wir haben gefeiert und sind zusammen rausgegangen. Ich habe bei ihr geschlafen. Wir haben uns einen Mädelabend gemacht und haben Sekt getrunken, bis wir blau waren. und haben über Männer geredet. Sie ist alleinerziehend und ich bin verheiratet, mein Mann, der hat Schichtdienst und ich habe dann bei ihr geschlafen und also klingt schon sehr nett. Ja. Vielleicht, du hast es gerade ja so angedeutet, vielleicht hast du ja auch ein bisschen Schuld daran, dass sie sich so komisch benommen hat. Ja. Und das könnte man glaube ich auch. So, und das kann man ja alles klären. Ich finde, du solltest anrufen, Maria. Einfach anrufen. Ja, anrufen. Da brichst du dir keinen bei ab und wenn du einen Korb kriegst, dann ist es halt so. Ja. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Liebe Marianne, alles Gute. Ja, tschüss. So, liebe Leute, unser Thema heißt heute Nacht, mir läuft die Zeit davon. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter Druck stehen, weil sie irgendetwas noch machen wollen, erledigen wollen oder erleben wollen, die Zeit aber eigentlich schon relativ eng bemessen ist. Wenn ihr in einer solchen Situation seid im Moment und mir davon erzählen wollt, sehr gerne, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist die Ulla und Ulla ist 58. Guten Morgen, Ulla. Guten Morgen, Domian. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, wir haben uns vor 3 Jahren, im Dezember 2008 schon mal ausgetauscht. Ich habe erzählt von dem Jakobsweg. Ja. Den ich gewandert bin. Ja. Wir waren Brustkrebspatientinnen. Vielleicht erinnerst du dich. Ich erinnere mich wirklich. Ja. Ja. Und also ich bin, wie gesagt, seit 4,5 Jahren in ständigen Therapien. Ich kriege jetzt neue Therapien wieder, weil sich mein ganzes Krankheitsbild also verändert, auch verschärft hat, kann man sagen. Im Juni wurden Metastasen in der rechten Augenhöhle festgestellt und am linken Kiefergelenk und Tumormarkerwert haben sich sehr verschlechtert. Also ich kriege jetzt seit Juni auch noch eine neue Chemotherapie für metastasierte Brustkrebspatientin, ein neues Mittel, was seit Mai diesen Jahres in Deutschland zugelassen ist. Also so, man kann sagen, das ist so quasi der letzte Versuch. Es gibt da sonst keine weiteren Therapiemöglichkeiten. Ja. Und ich hoffe einfach, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Also so, ich sag mal so, von meinem Gefühl her habe ich auch noch eine ganze Menge Kraft. Aber man weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt unter Umständen so ein Prozess beschleunigt. Ja. Ich war jetzt aufgrund der Bestrahlung, die ich da im Augenbereich bekommen habe, in der Reha in St. Peter-Ording 4 Wochen. Es war ganz, ganz großartig. Mhm. Und ich würde gerne nächstes Jahr meinen Geburtstag im Juni da nochmal verbringen. Das wäre so ein Ziel. Wunsch, den ich hätte, ja. Weil es hat mir total gut da gefallen. Und du klingst in Anbetracht der ernsten Situation durchaus vital und positiv, finde ich. Ja, das versuche ich auch immer noch zu sein. Ja. Wobei, also ich habe natürlich, ich habe ja Knochen- und Lebermetastasen, ausgedehnte, und dieses neue Chemotherapeutikum, das geht also auch richtig, das geht ans Knochenmark auch. Mhm. Und, kann man denn, habe ich das so richtig verstanden, dass dieses Therapeutikum wirklich die letzte Chance für dich ist? Ja, wenn man das also richtig mal nachliest, dieses Eribulin heißt das Zeug, das gibt sonst kein weiteres Mittel. Das heißt, mehr. Wenn das nicht anschlägt, ist das definitiv dein Todesurteil? Ja, also weißt du, ich frage nicht ein einziges Mal, wie lange habe ich noch zu leben, weil ich sag mal, die wissen eine ganze Menge, die Ärzte zwar, aber ich hielte das für sehr unseriös, wenn man mir da also einen Zeitraum nennen würde. Ja. Natürlich, wenn du dieses Mittel, wenn du da nachliest, dann stehen da auch irgendwelche Überlebenszeiten und. Mhm. Aber ich sag mal, das sind immer so losgelöst irgendwelche statistischen Erhebungen, die sie dann machen, um eine Rechtfertigung für diese teuren Mittel auch zu haben, Aber man kann ja sagen, dass da hängt ein Damoklesschwert über dir. Ja, und das sicherlich, ist, und das hängt schon ziemlich nah an dir. Das kommt immer ein bisschen näher. Ja, das so kann Gefühl, man sagen. Ne? Nun heißt die Sendung, mir läuft die Zeit davon. Eins hast du jetzt gesagt, du möchtest sehr gerne nächstes Jahr deinen Geburtstag im Juni noch in St. Peter-Ording verbringen, zum Beispiel. Ja. Gibt es noch andere Sachen, die du gerne noch machen möchtest und erleben möchtest? Ja, wir sind immer noch mit einigen vom Jakobsweg, da sind ja noch mehrere Gruppen dann auch gestartet. Das sind immer Studien auch hier von der Sporthochschule Köln und Uni Frauenklinik beziehungsweise Haus Lebenswert hier in Köln. Und es gibt so eine harte Kerntruppe. Mhm. Es wird im Frühjahr und im Herbst auf deutschen Jakobswegen gewandert. Und ich möchte gern nächstes Jahr im März dann eine Etappe von, ich glaube, irgendwo in der Eifel Richtung Trier dann nochmal mitlaufen. Nennt man das deutsche Jakobswege? Ja. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Es gibt da Literatur auch zu. Ja, also... ich dachte, Jakobsweg wäre der Jakobsweg, der klassische in... Das ist der klassische, ja. Aber Jakobswege gibt es sogar in Skandinavien, in England, in Portugal. Ja, dass es so Pilgerwege gibt, das ist mir schon klar. Ich wusste nicht, dass man die auch... Ja, egal, jetzt wissen wir es. Ja. Also das auf jeden Fall möchtest du auch gerne noch machen. Da möchte ich auch gerne noch mal dabei sein, offensichtlich, auf jeden Fall. Offensichtlich ist das für dich etwas sehr Gewinnbringendes, dieses Pilgern. Ja, das sind... Ja, natürlich, dieses Wandern. Also ich bin ja schon mal vor über 30 Jahren, habe ich schon mal eine Alpenüberquerung gemacht, von Bregenz bis Bozen. Mhm, und dann war ich in Lappland wandern oben. Du kennst ja Lappland. Ich war im Abisko-Nationalpark auf dem Kungsleden. Wahnsinn. Ja, ja. Und das kann sehr meditativ absolut, sein. Und kräftigend. Also für den Körper, Seele, Geist, Psyche, alles. Ja. Das ist einfach großartig. Du sprichst mir tief aus der Seele. Ja, weil das ist ein Tempo, was uns menschengemäß ist. Ja. Weil dann kann die Wahrnehmung, alles, das kann alles so zusammengeführt werden, finde ich einfach. Ne? Ich finde auch dieses Gehen, dieses Wandern hat irgendwann etwas permanent Rhythmisches und richtig. Somit etwas sehr Meditatives. Richtig, genau. Rhythmisch, das ist es. Das wird alles eins. Also man hat das Gefühl, das wächst immer mehr alles so zusammen in einem auch, ne? Ist sonderbar, was das mit der Psyche, mit der Seele macht. Ja, ist ganz phänomenal, ja. Also ich glaube ja auch, dass man dieses Pilgern nur unbedingt nicht auf diesen klassischen Pilgerfahren macht. Man kann es, wie du auch sagst, in Lappland, in Skandinavien irgendwo oder was ich wo, in den Pyrenäen. Und auch hier in deutschen Mittelgebirgen bin ich also auch schon gewandert. Ja. Oder im Elsass und so. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Also, liebe Ulla, ich wünsche dir, dass du noch einen tollen Wanderweg vor dir hast im nächsten Jahr. Und vor allen Dingen, dass du einen tollen Geburtstag im Juni feiern wirst in St. Peter-Ording. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche dir auch, dann würdest du 59. Genau so ist es. Natürlich wünsche ich dir auch noch den 60. Geburtstag und auch den 61. in St. Peter-Ording. Ja, noch einige am liebsten. Natürlich. Ne? Ja, also. Aber ich habe nächstes Jahr, darf ich das noch eben ja, sagen? Ja, natürlich, sehr gerne. Ich bin ja metastasierte Brustkrebspatientin und ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Es schafft nur eine von 5 metastasierten Brustkrebspatientinnen 5 Jahre überhaupt zu überleben. Und ich hätte also nach der Diagnose und Operation wäre das nächstes Jahr im Mai. Also das ist natürlich für mich jetzt auch noch ein Ziel, sag ich verstehe, mal. Verstehe, ne? Ja. Und ich möchte auch noch viele Menschen erreichen, den ich vielleicht auch noch ein bisschen Mut machen kann. Also ich habe das jetzt gemerkt in der Reha, dass einige auch, die waren völlig platt, was ich alles so gemacht habe. Ich habe ja noch ein neues Kniegelenk letztes Jahr bekommen. Ach, das auch noch? Ja. Damit du wandern kannst? Ja, natürlich, dass ich da wieder schmerzfreier bin und noch was erleben kann, ja klar. Ich glaube, Ulla, durch das, wie du das jetzt so gesagt hast, hast du vielen Betroffenen Mut gemacht, bin ich sicher. Ja, palliativ heißt nicht schon in 3 Wochen den Löffel abgeben, auf keinen Fall, ne? Genau. Ich wünsche ganz viel Glück. Ich wünsche sehr viel Glück mit allem und natürlich, dass diese Therapie, diese Chemotherapie auch anschlägt. Ja, ich danke dir. Alles Gute, liebe Ulla. Ich finde deine Sendung ganz fantastisch. Danke, Ulla. Alles Liebe. Ja, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Unser Thema heißt, mir läuft die Zeit davon. Wer von euch hat den Eindruck, dass euch in welcher Weise auch immer die Zeit davonläuft und euch das vielleicht bedrückt oder euch in einen Konflikt stürzt? Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann macht das unter 0800 220 5050. Und hier ist Ingrid. Ingrid ist 63. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen, Domian. Ingrid, inwiefern läuft dir die Zeit davon? Mir läuft die Zeit davon und zwar seit August. Ich hatte einen Schlaganfall. Und da habe ich mich sehr gut erholt. Und seit August habe ich die Motoneurone-Erkrankung. Das heißt, also ich bin am ganzen Körper gelähmt. Mhm. Es ging also ganz, ganz schlagartig innerhalb 3 Monate. Also den Schlaganfall hast du ganz gut überstanden und dadurch kam nicht die Lähmung? Nein, das ist also unabhängig vom Schlaganfall. Unabhängig davon? Mhm. Ja, und ich habe gedacht gehabt, es wäre ein 2. Schlaganfall. Mhm. Und hab das dann auch nicht ganz so ernst gesehen, weil ich mich vom ersten Jahr sehr gut erholt habe. Mhm. Und wie viel Zeit lag denn dazwischen von dem sich vom wieder... Der Schlaganfall war im Mai. Ja, und von dem sich wieder ganz gut erholt haben und dann diese von neue... Von Mai bis August. Und dann kam ja das mit der Motoneurone-Erkrankung. Wie heißt das? Motoneurone-Erkrankung. Die Motoneurone-Erkrankung. Motoneurone-Erkrankung. Das ist also noch nicht erforscht, nur an Mäuse. Ach. Ja. Und beschreib mal was, wie du dich jetzt fühlst, wie es dir geht. Beschreib uns das mal. Wie ich mich fühle, wie es mir geht. Auf Deutsch gesagt, beschissen. Wenn ich also nicht so eine gute Familie hätte, die also vollkommen hinter mir steht. Weil mein Mann pflegt mich ja der ganze Tag. Liegst du im Bett? Ich liege fast nur oder im Rollstuhl. Kannst du deine Arme bewegen? Die Arme, es geht noch ein bisschen, der rechte Arm, in linke Arm gar nichts mehr. Ja. Die linke Hand ist total verkrümmt. Die rechte Hand fehlt nicht mehr viel, die wird bis in 14 Tagen auch zu sein. Wie telefonierst du gerade? Mann hält mir der Hörer ans Ohr und ich liege. Und du liegst. Ja. Schönen Gruß an deinen Mann übrigens. Sehr nett, dass er das macht. Sonst können wir beide ja gar nicht sprechen. Und er hat ja selber Probleme. Bei ihm ist jetzt eine Krebserkrankung festgestellt worden und er muss nächste Woche operiert werden. Ach Gott, und ich habe mir heute ein Heim angeguckt und ich muss dann so lange als Kurzzeitpflege, bis mein Mann sich halt dann auch wieder erholt hat. Der ganze Körper ist gelähmt sonst. Der ganze Körper, kannst, ja. Die Beine nicht bewegen, gar nichts. Nein. Hast du Macht über deinen Stuhlgang und Urin oder geht das auch? Das klappt Gott sei Dank alles noch. Also da habe ich keine Probleme. Das da kann ich also alles noch gut. Aber du bist ein Vollpflegefall, so kann man das sagen. Ja, ja, innerhalb ganz kurzer Zeit Vollpflegefall. Ausgelöst durch diese seltsame Erkrankung? Durch die seltsame Erkrankung. Niemand weiß, wie diese Erkrankung entsteht? Nein, ja, mir ist gesagt worden, durch Schock oder Stress. Aber das ist ja sehr unterschiedlich, was die Ärzte sagen. Aber vielleicht kann ja dann doch der Schock des Schlaganfalls, die ausgelöst haben, diese Erkrankung. Ich weiß nicht, also. Man weiß es nicht. Weil ich mich habe so gut erholt danach. Ja, ja, genau. Gibt es irgendwelche Therapien dagegen? Ich kriege jetzt Tabletten. Da kosten für einen Monat, kosten die 540 Euro. Ist ein Unding. Ich gehe mir davon aus, wenn das nur an Mäusen bisher erforscht ist, dass ja, das dann wird es auch nicht viel mehr sein und viel mehr wirken bei mir. Weißt du, wie viele Menschen das in Deutschland haben? Moment, ich frage gerade mal meinen Mann, wie viele Menschen habe ich in Deutschland? Ist also ganz, ganz minimal. Ganz minimal. Und ich habe halt gehofft über Ihre Sendung, dass vielleicht doch jemand drunter ist, der damit Erfahrung hat oder schon mal was gehört hat, ob ich da eine Möglichkeit habe, weil ich war auch jetzt in Reha und hat mir also gar nichts gebracht. Jetzt hast du natürlich auch zu diesem Thema angerufen, mir läuft die Zeit davon. Ja, weil ich Angst habe, wie lange dauert es dann noch mit der Erkrankung wegen der Lähmung, die Atmung beschleicht. Das kann auch passieren. Ja, natürlich. Also mir ist gesagt worden, es endet dann quasi durch Erstickungstod. Und niemand, da die Krankheit nicht erforscht ist, niemand kann dir sagen, so ist es, wann und man kann nichts machen. Und Hast du nicht panische Angst? Ich sag ja, dadurch, dass meine Familie so toll hinter mir steht und ich habe auch wieder mal angefangen, so ein bisschen zu beten. Mhm. Irgendwo muss man sich die Kraft ja herholen. Ach, du hast das Beten vorher unterlassen gehabt oder verlernt? Ich sag mal so, verlernt. Verlernt? Ja. Und jetzt durch die Schicksalsschläge, durch diesen Schicksalsschlag? Ja, weil ich kann ja nicht den ganzen Tag rumsitzen und rumweinen. Mhm. Und ich muss ja auch ein bisschen gestützt sein für meine Angehörigen. Die sind mir sehr, sehr wichtig und die würde dann noch mehr drunter leiden. Wenn jetzt der Mann... Ja, ja, natürlich, die würden noch mehr leiden. Genau, wenn du jetzt noch sehr traurig wärst, würden die noch mehr leiden. Also ihr seid gegenseitig füreinander stark, so kann man sagen. So müssen wir das auch sein, ja. Jetzt, wenn dein Mann ins Krankenhaus muss und du ins Pflegeheim für eine Weile, hast du da Angst vor? Ja, ganz große Angst, weil wir sind seit 42 Jahren verheiratet. Mhm. Wir waren noch nie getrennt. Mhm. Und das ist also für mich weitaus schlimmer wie meine Krankheit selber. Ach. Und weil das jetzt mein Mann auch so betroffen hat. Da vermischt sich natürlich auch die Angst um den Mann mit ein. Natürlich, ne? Natürlich. Nicht nur die Angst vor dem Pflegeheim. Ja, ich wäre halt am liebsten mit ihm in das Klinikum rein und dass wir zusammen gewesen wäre. Und aber das geht natürlich nicht, das sagt die Krankenkasse nicht. Ja, wahrscheinlich. Das geht nicht. Ja. Habt ihr Kinder? Ich habe einen Sohn, wo ich sehr, sehr stolz bin und eine tolle Schwiegertochter. Mhm. Das heißt, die und natürlich ein süßes Enkelkind. Das heißt, die kümmern sich auch sehr. Ja, sehr. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. So, natürlich ist jetzt dein Aufruf schon mal klar rübergekommen. Wenn jemand diese merkwürdige, seltsame Erkrankung hat, hat jetzt sofort wahrscheinlich helle Ohren bekommen, der möge sich bei uns melden und wir stellen natürlich sehr gerne den Kontakt zu dir her. Wenn das dann natürlich unter Umständen auch hilfreich sein könnte für euch. Das wäre ganz fantastisch. Jetzt möchte ich dich nochmal bezogen auf unser Thema fragen. Hast du noch einen Wunsch oder eine Sehnsucht, was du unbedingt noch machen möchtest? Mir läuft meine die Zeit Sehnsucht war halt mit meinem Mann alt werden. Hm. Mein Mann ist jetzt gerade frisch in Rente und wir wollten halt die Zeit zusammen alt und grau verbringen. Hm. Halt in Würde, ne? Alt werden. Hm. Ich hoffe, dass uns noch ein bisschen Zeit bleibt. Ja. So ein Wunsch möchtest du dir jetzt nicht noch erfüllen? Irgendwas Kleines oder jetzt bist du sehr traurig, das kann ich auch gut verstehen. Entschuldigung. Ja, nee, das ist völlig verständlich. Ich finde es so nett von deinem Mann, dass er so tapfer den Telefonhörer hält. Das ist ja für ihn auch anstrengend. Ja, das stimmt. Wann sagst du, geht er ins Krankenhaus? Morgen schon? Nein, nächste Woche. Nächste Woche. Mein Mann am 10.11. Ja. Und ich am 9. dann. So, dann wünschen wir natürlich deinem Mann alles Gute, dass er die Operation, dass alles da gut Dank, läuft. Ja. Und dass du die Zeit in diesem Pflegeheim gut überstehst. Und wir wünschen dir von Herzen, dass diese teuflische Krankheit dich noch lange verschont in der Weiterentwicklung, meine ich. Vielen, vielen Dank, Domian. Von Herzen alles Gute, liebe Ingrid. Und ich verspreche dir, wenn sich jemand bei uns meldet, du kriegst oder ihr kriegt sofort den Hinweis dann von uns. Ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute und schöne Grüße. Ich bin begeisterter Fernsehzuschauer von deiner Sendung. Da musst du mich, wenn du da im Pflegeheim bist, musst du auch gucken nachts. Ja, natürlich, natürlich. Vorher gehe ich sowieso nie ins Bett. Genau, ja. Prima. Schönen Gruß nochmal an deinen Mann und euch beiden alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss, Ingrid. Tschüss. 0800 220 5050. 1.25 Uhr haben wir. Unser Thema heißt, mir läuft die Zeit davon. Und ich bin verbunden mit Susanne und die ist 38. Guten Morgen, Susanne. Ja, hallo. Du hallo, Jan. Susanne. Ich bin ganz aufgeregt. Ich war noch nie im Fernsehen. man hört dich ja nur. Gut. Susanne, dir läuft die Zeit davon. Ja, also bei mir vermischen sich so einige Dinge. Grundsätzlich habe ich jetzt so gegen Ende 30 Panik, dass ich keine Familie haben werde in meinem Leben. Du bist Single im Moment. Genau. Mhm. Und diese Panik, da steigere ich mich dann teilweise so rein, dass es bei mir zu so einer Sinnlosigkeit wird. Und also Familie heißt auch, dass du einen ausgeprägten Kinderwunsch hast. Ja, nee, also doch irgendwie schon. Also ausgeprägt würde ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass ich immer diese Sinnhaftigkeit im Kopf hatte oder damit aufgewachsen bin, dass man im Leben dann halt irgendwann eine Familie gründet und dann in diesem Familienverbund irgendwie weitermacht. Und Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? Erst ein paar Monate. Und ich hatte auch nie Probleme, jetzt irgendwie immer einen Partner kennenzulernen oder zu bekommen. Und habe das auch immer noch nicht. Es war bloß so, dass ich seit Jahren, dass es irgendwie nie so richtig geklappt hat. Wie lange warst du mit dem letzten Partner zusammen? Neun Jahre, ein knappes Jahr. Das ist nicht so lange. Nee, davor auch nur ein Jahr und davor auch nur 1,5 Jahre. Und dann aber gab es eine Geschichte, die war länger und das war eine ganz große Liebe. Und da bin ich aber gegangen, weil ich in dieser Beziehung eine Depression bekommen habe und mich da so unwohl gefühlt habe, dass ich gehen musste. Und ich wusste, irgendwie hängt das mit dieser Beziehung zusammen. Aber es war eine große Liebe. Ja. Und warum kriegt man da eine Depression? Naja, ich glaube, weil er, zum einen, weil er, glaube ich, nicht richtig in der Lage war, Emotionen oder emotionale Nähe zuzulassen, zu zeigen. Du hast dich nicht richtig zurückgeliebt gefühlt? Genau. Mhm. Und ich habe, glaube ich, einfach auch mit mir schon vorher Probleme gehabt und vorher vielleicht auch depressive Züge gehabt und konnte auch nicht adäquat reagieren. Mhm. Leidest du heute immer noch unter Depressionen? Oder ist es gar schlimmer geworden? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, wie man das nennen soll. Das ist halt vielleicht irgendwie doch ein bisschen chronisch. Ich habe Phasen, wo es gut ist, wo ich dann auch wirklich heiß habe und sehr gut drauf bin. Und es ist ja auch immer so schwer zu sagen, wann beginnt eine pathologische Depression oder wann ist es eine Schwermut, die man mit sich herumträgt, eine Melancholie. Genau. Ne? Wann ist die Grenze überschritten? Und ich finde das auch schwierig zu sagen. Sicher, es gibt ganz klare pathologische Erklärungen bei Depressionen, aber so die Zwischenwelten finde ich, die Übergänge finde ich sehr schwer zu definieren. Was machst du beruflich? Genau, ja, das kommt auch noch mit dazu. Also in der Zeit, wo ich diese Beziehung hatte, habe ich beruflich eine sehr gute Zeit gehabt und wahnsinnig viel Geld verdient. Das kam ziemlich plötzlich und habe dann in dieser Phase, dann diese Beziehung so schlecht lief, die recht früh eigentlich auch nicht so, in der ich mich recht früh unwohl gefühlt habe, wurde es dann immer schlimmer mit der Depression. Und dann habe ich hast du denn im Moment einen Beruf, einen Job? Nee, das war also im Laufe der Jahre habe ich dann erstmal von diesem Ersparten sehr lange leben können. Von was leben? Von Ersparten. Also, genau. Das heißt, du bist eine ganze Weile schon arbeitslos. Genau, und dann habe ich zwischendurch zwar kleine Jobs gemacht, aber... Was hast du denn damals gemacht, dass du so gut Kohle verdient hast? Ich habe fotografiert. Fotografiert, im Bereich Fotografie. Mhm. Was ja ein toller Job, toller künstlerischer Job ist. Und da kommst du jetzt nicht wieder rein? Ich habe dann irgendwie auch die Krise gehabt mit diesen ganzen kommerziellen und immer nur dieses Eisen. Und ist ja auch wahrscheinlich auch eine Branche, wo man unter großem Druck steht, könnte ich mir vorstellen. Unter enormem Druck steht. Unter wahnsinnigem Druck. Und die Branche ist in den letzten Jahren auch echt noch mal zusammengebrochen, glaube ich, kann man fast sagen. Und so, da ist ja eine ganze Menge, was ich da höre. Da ist einmal so die Panik, ich bin 38, ich schaff's nicht mehr, eine Familie zu gründen. Dann ist schon seit vielen Jahren so eine Veranlagung zu zumindest zu depressivem Empfinden. Da war vielleicht auch sowas wie ein Burnout, kann ja auch sein, wenn du... Definitiv. Also der ballt sich eine ganze Menge zusammen. Genau, und ich bin jetzt an so einem Punkt, dass das Gefühl ist so ein Teufelskreis. Immer wenn ich gerade, also dass ich weiß nicht so richtig, eigentlich möchte ich diese Arbeit, wie ich sie vorher gemacht habe, so geht das irgendwie nicht mehr, merke ich, weil der Druck zu groß ist und weil es zu schwierig geworden ist in der Branche und das nur noch ein Kampf ist. Ich würde mal sagen, ich dann immer auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt einen neuen Partner kennenlerne, weiß ich halt auch gar nicht so richtig, was ich da so von mir erzählen soll, weil ich mich natürlich ganz klein mit Hut fühle und weil du so im Unreinen mit dir bist, so kann man sagen. Ja, weißt genau. Weißt du, Susanne, ich glaube ja, mit 38 muss man die Panik noch nicht haben mit der Familie. Das ist zwar schon, wenn natürlich bei euch Mädels tickt irgendwann die biologische Uhr auch mit dem Schwangerwerden, aber das geht ja mittlerweile heute auch schon sehr, sehr weit und sehr weit nach oben. Man kann natürlich nicht die große Liebe erzwingen. Wenn man sie nicht findet, dann es gibt auch viele Menschen, die älter werden und ohne eine große Liebe älter werden. Das ist dann sicherlich auch zu akzeptieren, aber ich würde bei dir in deinem Fall jetzt ganz anders ansetzen, nämlich du musst erstmal was für dich tun. Du musst in eine Therapie, du musst Boden unter die Füße kriegen, damit du stabiler wirst. Und dann wird sich das andere vielleicht auch fügen. Oder du kriegst ein lockeres Verhältnis dazu. Wenn du jetzt da sitzt in deiner Wohnung, du bist arbeitslos, du hast diese Vergangenheit hinter dir, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Panik immer größer wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich finde keine Liebe mehr, ich kann keine Familie mehr gründen, es wird überhaupt nichts mehr mit mir. Mhm. Ne, so Gefühle hast du doch bestimmt ab und zu. Ja, das ist so eine Sinnlosigkeit, dass die Passion, der Job, dass das jetzt irgendwie, das ist für mich irgendwie so ein großes Problem auf einmal darstellt. Das fiel mir sonst immer sehr leicht. Dann, das für mich gibt es irgendwie so diese beiden Säulen im Leben. Das ist eben Familie und Kinder und die Liebe zum Beruf. Und ich bin, ja, und ich merke jetzt so, wenn ich ein bisschen Kraft sammle, um irgendwie jobmäßig was zu stemmen, dass ich, also, ja. Ja, irgendwie ist es ein Teufelskreis. Ja. Du warst noch nie bei einem Psychologen? Doch, war ich schon. Doch? In einer Therapie? Wie lange? Das ging eine ganze Weile, bestimmt anderthalb Jahre. Da habe ich auch mein ganzes Erspartes sozusagen auf den Kopf gehauen. Wie lange liegt das jetzt zurück? 2 Jahre. Ich glaube, du musst noch mal ran. Vielleicht sogar in einer stationären, dass du in eine Klinik gehst. Wir werden dich jetzt beraten im Hintergrund. Einverstanden? Alles klar. Ich finde, du musst in dieser Richtung an dir arbeiten, etwas tun. Ich glaube, dass du dann auch ein entspannteres Verhältnis kriegst zu dieser Grundfrage, mir läuft die Zeit davon, ich krieg keine Familie mehr. Man kann auch ohne eine Familie ein glückliches und erfülltes Leben führen. Ja, das macht, glaube ich, auch meinen Kopf. Das Komische ist, zwischendurch hatte ich so Phasen, wo ich das sogar schon gespürt habe, wo ich irgendwie auch dachte, das Thema Kinder, das verromantisierst du auch. Es geht wahrscheinlich auch sehr um dich. Das habe ich schon noch gespürt, aber es ist mir wieder abhanden gekommen. So, jetzt legst du bitte auf und wirst von Henning, unserem heutigen Psychologen, zurückgerufen. Okay. Alles Gute Dank. Und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war die Susanne. Und hier ist Edwin. Und Edwin ist 57. Guten Morgen, Edwin. Schönen Morgen, Domian. Hallo, Edwin. Dir läuft die Zeit davon. Ja, folgendes. Das heißt, ich bin jetzt, wie gesagt, 57 Jahre Und bei mir haben sie Ende April Lungenkrebs festgestellt. Ich möchte dich bitten, Edwin, deinen Fernseher oder das Radio ganz, ganz leise zu stellen, den Ton abzustellen. Ja, jetzt habe ich's. Genau. Ende April. Ja, Ende April. Und habe jetzt auch schon meine Chemo hinter mir. Mhm. Und die hat aber überhaupt nichts gebracht. Und jetzt sollte ich noch so im Endstadium Tabletten bekommen. Und die habe ich aber dann abgelehnt, weil ich wollte noch ein bisschen Lebensqualität haben. Also man kann nicht nochmal eine Chemotherapie machen, man kann nicht operieren, man kann nichts machen. Die hat bei mir nichts gebracht und ich hatte auch zu viele Nebenwirkungen. Und es ging mir ganz dreckig, war schwindelig, bin umgekippt und so weiter. Und mir hat die Ärztin auch gesagt, das bringt bei Ihnen nichts mehr. Ne? Wie hast du das im April bemerkt? Ach, einfach bei einer Gartenarbeit wurde mir schwindelig. Und ich hatte vorher schon bemerkt, ich konnte nicht mehr so, ich war häufiger mit meinem Sohn spazieren gegangen und konnte nicht mehr so einen Berg hochgehen und blieb die Luft weg. Die Luft blieb weg. Mhm. Und da bin ich zum Arzt, der hatte erst gemeint, ja, es ist eine Lungenentzündung, habe ich Antibiotika bekommen, das hat nichts gebracht. Mhm. Und ja, und dann haben sie mich ins Krankenhaus geschickt, doch CT und alles mögliche und dann wurde mir eröffnet, ja, die haben Lungenkrebs schon mit Metastasen etc. Also die haben dir signalisiert, die Lage ist sehr, sehr ernst. Richtig, ja. Richtig. Da wurde ich operiert. Hallo? Ja, ich höre dich. Da wurde ich operiert. Mhm. Da wurde der, weil sich ständig Wasser bei mir in der Luft in der Lunge gebildet hatte, wurde der Lungenflügel mit dem Rippenfell zusammengeklebt. Mhm. Und ja, und dann wurde mir gesagt, okay, Sie sollten jetzt eine Chemo mitmachen. Ne? Warst du starker Raucher? Ja, ja, leider. Ja. So, jetzt hat diese Chemotherapie nicht angeschlagen. Du solltest noch Tabletten nehmen, die möchtest du aber nicht mehr nehmen. Nein, es bringt nichts mehr, weil ich bin mir bewusst, ich habe vielleicht noch, ich weiß nicht, sagen wir mal ein halbes Jahr oder drei Monate, ich weiß es nicht. Ja, also über deinem Leben steht ganz groß die Zeile, mir läuft die Zeit davon. Ist korrekt. Aber jetzt habe ich ein großes Problem. Und zwar habe ich einen Sohn, der ist 15 Jahre alt. Mhm. Und alleine konnte ich ja nicht mehr viel machen mit der Krankheit. Und dann bin ich zu meiner Ex und zu meinem Sohn hingezogen. Achso, du warst vorher alleinlebend? Richtig. Und die beiden waren zusammen, der Sohn und deine Ex-Beziehung, ja? Aber wir hatten viel, viel Kontakt, der Sohn und ich. Das heißt, wir haben uns wöchentlich getroffen, wo wir was unternommen haben und also eine sehr gute Beziehung. Und du hattest auch einen guten Kontakt zu deiner Ex? Jein, das heißt, sie hat ein Alkoholproblem. Ja. Und dann ist das natürlich nicht einfach. Und du bist jetzt zu den beiden gezogen? Richtig. Weil du alleine nicht mehr so gut zurechtkommst und weil du beim Sohn sein möchtest? Richtig. Mhm. Weil alternativ hätte ich Hospiz gehabt und da steht mir natürlich mein Sohn näher. Und es ist ja auch schön für mich, wenn ich mit ihm noch so kleine Spaziergänge machen kann. Ja, natürlich. Wollte denn deine Ex-Frau das, dass du dorthin ziehst? Ja, sie wollte das auch. Mhm. Hat mir auch gesagt, ja, dann guck mal, dass es noch eine schöne Zeit wird. Ne? Mhm. Gut, aber so schön ist das halt nicht. Das heißt, sie ist sehr, sehr herrisch und beschimpft mich zum Beispiel als du Faulenzer und so weiter. Ne? Und wenn der Sohn das mitbekommt, das tut ihm sehr, sehr weh. Ne? Mhm. Und mir natürlich auch, weil das ist ja keine Basis, wo... Nein, natürlich nicht. Du kannst aber so doch, bist körperlich noch so weit agil, dass du rausgehen kannst, wie du gerade gesagt hast, spazieren gehen kannst. Und also du bist nicht auf Pflege angewiesen im Moment. Im Moment noch nicht. Das geht, du bist ganz selbstständig noch. Richtig. Wie hat eigentlich dein 15-jähriger Sohn darauf reagiert, als er erfahren hat, dass der Vater so todkrank ist? Ja, erstmal hat er natürlich geschockt, das heißt, wie sagt man das überhaupt? Wie hast du es ihm überhaupt gesagt? Ja, ich musste ihm ja sagen und dann habe ich gesagt, Junge, wir müssen mal miteinander reden. Das ist ein ganz ernstes Thema, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, guck mal, du hast ja mitbekommen, der Papa war jetzt im Krankenhaus und manchmal geht das gut im Krankenhaus und manchmal nicht so, ne? Mhm. Und bei mir haben sie halt was ganz Schlimmes festgestellt, ich habe Krebs und ich werde nicht mehr lange leben, ne? Das war natürlich sehr schroff gesagt, aber der Junge, gut, der hat auch geheult dann im Moment. Mhm. Dann habe ich ihm aber auch gesagt, guck mal, ein Vorteil weg. Mhm. Und so haben wir noch eine Zeit, schöne Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und ich habe auch vieles so in die Wege geleitet. Ich habe mit seiner Schule gesprochen, mit der Lehrerschaft, damit, wenn der Junge absagt oder in Tief rein fällt, falls mal jetzt mit mir passiert, beziehungsweise es gibt ja auch so Momente am Anfang, da hat er immer Angst gehabt, wenn ich gesagt habe, komm, ich muss mit dir sprechen. Ne? Da hat er Angst gehabt, da kommt wieder eine schreckliche Mitteilung. Ne? Mhm. Und jetzt hat er das, weil es sind ja jetzt 4-5 Monate schon vergangen, wo er merkt, okay, er fragt immer, Papa, wie geht's dir? Ne? Und ich sag, gut, okay, es geht und so. Jetzt gehört die Krankheit schon zum Alltag für ihn. Ja, richtig. Richtig. Und da bin ich auch froh drüber, dass Adrian, hast du nicht Angst, wenn die Stimmung jetzt schon so angespannt ist zwischen dir und deiner Ex? Ja. Nehmen wir mal an, du wirst körperlich noch hinfälliger. Du liegst vielleicht im Bett. Du musst auch versorgt werden. Ja, da habe ich einen Ausweg. Das heißt, dann gehe ich ins Hospiz. Ach so, das heißt, du bleibst so lange da, solange du einigermaßen fit bist. Richtig. Und dann gehst du weg. Richtig, weil A, möchte ich dem Kind das nicht antun. Mhm. Und B, ich bin mir bewusst, dass dann keine gute Versorgung für mich hier gegeben wäre. Wie erklärst du dir das, dass sie so schäbig sich dir gegenüber verhält jetzt? Ach, sie war schon früher, deswegen, das war ja auch einer der Gründe, warum ich mich getrennt habe. Sie war schon früher sehr aggressiv. Sie hört einfach nicht, mit ihr kann man nicht normal sprechen. Das heißt, wenn man irgendwo ein wichtiges Thema anschneiden will, dann geht sie einfach drüber weg. Ne? Und das ist keine Basis. Das hat sich leider damals so dumm ergeben, dass ich überhaupt eine Partnerschaft mit ihr eingegangen bin. Ja. Das waren andere Gründe gewesen. Was ist mit dem Alkohol? Bitte? Was ist mit dem Alkohol? Ja, sie trinkt jeden Abend quasi Alkohol. Sie ist berufstätig, sieht ihrer Arbeit nach, das schafft sie ohne Probleme. Mhm. Aber so wenn sie abends zu Hause ist, nach 2-3 Stunden, dann merkt man schon an, okay, da ist schon wieder was im Busch. Und dann fängt natürlich auch die Aggressivität an. Also ich finde es einerseits ganz, ganz toll von dir, dass du, das tust du ja eigentlich alles für deinen Sohn, sonst wärst du ja nicht dahingezogen zu der Frau, dass du das tust. Andererseits finde ich es auch äußerst bedrückend in so einer, du bist ja in der ernstesten Lebensphase deines Lebens, dann mit einem Menschen konfrontiert zu sein, der so ohne Mitgefühl ist. Das tut mir sehr leid und finde ich sehr bedrückend, wenn du das so erzählst. Danke, danke. Aber ich kann momentan nichts dran ändern. Nein, du kannst es ändern. Ich werde gar nichts mehr dran ändern können. Ich habe schon Angst, abends ins Bett rein mich zu legen. Das heißt, ihre Aggressivität, dann bin ich abends länger auf und dann steht sie auch irgendwann auf, wenn sie ihren Rausch oder irgendwas ausgeschlafen hat. Dann fängt sie schon wieder Streit mit der an, dann gucke ich, dass ich ein anderes Zimmer mich verziehe, weil ich möchte gar keinen Streit, ich möchte eigentlich nur Ruhe. Natürlich, natürlich. Also allein für dich und auch wegen des Kindes, also das ist ja völlig klar, völlig klar. Jetzt komme ich nochmal auf den Titel unserer Sendung zurück, mir läuft die Zeit davon. Ja. In welcher Beziehung siehst du das besonders bei dir? Ja, und zwar hauptsächlich wegen meinem Sohn. Mhm. Und zwar, er hängt unheimlich an mir und er hat unheimlich Zukunftsängste. Er hat mir jetzt schon ein paar Mal gesagt, schreib mal für mich alles auf, so Ratschläge fürs Leben und so weiter. Und da sage ich, gut, ich kann dir nicht viele Ratschläge geben, die musst dir selbst die Erfahrung sammeln, weil ich bin ein alter Mann, ich habe Lebensweisheiten gesammelt, aber ich kann ja nicht in jedem Bereich, weil er fragt mich immer, Papa, wie würdest du das machen und so. Ich sage mir natürlich, gut, überleg doch mal selbst einen Weg, ne? Und dann sprechen wir nochmal. Und dann kann ich dir nur Ratschläge geben, weil wie du das handelst, das musst du selbst machen. Ne? Und so finden wir einen Weg. Wir haben also ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ne? Also ich glaube, dein Sohn wird dich in goldener Erinnerung behalten, so wie du mit ihm umgehst und wie du dich ihm gegenüber verhältst, so wie du es jetzt gerade schilderst. Ja, aber eine Angst ist halt bei mir, danke, aber eine Angst bei mir ist halt, dass ich ihn zu sehr beeinflusse, verstehst du, wie ich meine? Das heißt, er hat einen unheimlichen Respekt vor mir, ich habe Respekt vor ihm, wir behandeln uns fair gegeneinander oder gegenüber. Nur, diese Bitte halt, schreib mal auf fürs Leben, wie geht das weiter und so. Und habe ich meinen Hausarzt gesprochen, habe ihm gesagt, okay, haben wir noch eine Möglichkeit, irgendwo einen männlichen Therapeuten irgendwo zu finden. Ja. Das heißt, wenn ich weg bin, dass er einen Ansprechpartner hat, dass er mit ihm sprechen kann. Finde ich eine gute Idee. Weil ich habe gehört, Kinder fallen da manchmal in Tiefen rein und da brauchen sie sowas. Ne? Finde ich eine sehr verantwortungsvolle Idee. Finde ich sehr gut. Ich, ja, glaube nicht, dass du ihn zu sehr beeinflusst. Du machst ja alles Menschenmögliche im Moment. Und natürlich steht man unter Zeitdruck, wenn man nicht mehr viel Zeit hat. Was will man dem Jungen noch mitgeben? Ja. Und wenn er sagt, schreib mir Sachen auf, schreib doch die Sachen auf, die du wirklich, von denen du überzeugt bist. Er muss natürlich die meisten Sachen selbst erleben, aber es gibt ja doch gewisse Sachen, die man so in dem Alter schon für sich entschieden hat. Schreib es doch mal einfach auf. Das ist für ihn interessant, wenn er mal älter ist und sieht das. Meinst du, das soll ich machen? Ja. Weil ich hab, da habe ich große Befürchtungen eigentlich. Na, keine Romane, keine Schwafelei. Einfach die Sachen, von denen du überzeugt bist so im Leben. Finde ich toll, finde ich gut. Lass mich doch fragen, wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter? Ja, nicht so, ne? Weil sie reagiert, das heißt, ach, nehmen wir mal ein Beispiel, Kinder spielen halt gerne am Computer und sie hat dann was getrunken, dann irgendwann wird sie wach, dann stürmt sie in sein Zimmer rein und schreit ihn an, jetzt mach den Computer aus und es geht nicht so, dass du ständig am Computer rumspielst und dann ist er gerade natürlich mit seinen Freunden am Sprechen und so, und das ist ein Jungen in dem Alter halt, sag ich mal, peinlich. Ne? Ja, klar, ja. Wir haben das anders gehandelt, das heißt, wir haben eine gewisse Uhrzeit ausgemacht, sprich, also wenn er Schule hat, dann ist er abends so um 10:30 ist Feierabend. Das heißt, da geht der Papa rein, so um 10:30, dann sage ich immer noch 10 Minuten. Okay, gut, 10 Minuten später gehe ich rein, ist alles klar. Dann bringe ich ihn noch ins Bett, zwar ein Idiot für einen 15-jährigen Jungen, aber er besteht darauf, dass ich ihn noch ins Bett reinbringe. Dann sage ich ihm noch halt so ein Gute-Nacht-Liedchen und wir kommen halt so zurecht. Ne? Und ich glaube, Edwin, dass du ein ganz, ganz rühriger und toller Vater bist. Danke, aber... Ganz toll. Gut, danke. So, schreib es ihm auf, wenn er den Wunsch hat, schreib es ihm auf. Ja. Das mit dem Therapeuten finde ich sehr gut. Möchtest du da vielleicht noch einen Rat von meinem Psychologen haben, wie du das am besten anstellst mit dem Therapeuten? Oder hast du da schon... Den Therapeuten habe ich schon. Ach, hast du schon? Ich habe schon, alles in die Wege geleitet. Dann ist ja alles perfekt. Ja, dann herzlichen Dank. Lieber Edwin, ich wünsche dir noch dennoch viele Wochen und Monate, wo du noch so agil und fit sein kannst wie jetzt und dass du noch viel mit deinem Sohn erleben wirst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Doch. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Carla. Carla ist 67. Guten Morgen, Carla. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Wenn ich dich so ansehe, denke ich, wir kennen uns schon so lange. Ich kann dich ja leider nicht sehen, wie du vor dem Fernseher sitzt. Nein, ist richtig. Ich habe ein ganz kleines Problem, wenn ich mir das anhöre, welche Probleme die anderen haben. Meine Mutter ist 90 Jahre alt, ist dement und ist schon einigermaßen gebrechlich, hat die Pflegestufe 2 und ich bringe es nicht fertig, sie in ein Heim zu geben. Mhm. Alle sagen immer, wenn ich sage, ach Mensch, das geht mir so nah, ich kann ganz schlecht schlafen oder kaum 4-5 Stunden höchstens und dann bin ich natürlich tagsüber auch rapplig und muss dann zu meiner Mutter aber hin. Ich kümmere mich jeden Tag etliche Stunden um sie. Ach, sie wohnt nicht bei dir in der Wohnung? Nein, die möchte auch nicht zu mir. Ich hätte hier Platz, ich habe ein Haus, aber das möchte sie nicht. Sie möchte in ihrer Wohnung bleiben. Ist das kann man das verantworten, dass sie allein... Ja, ich habe noch eine ehemalige Krankenschwester, die sich auch um sie kümmert. Ach so, also sie kann nicht anstellen mit Strom oder mit Ofen oder ist Herd? Ist alles abgestellt. Ist alles abgestellt, ja. Ist sie denn nachts allein oder mit der Krankenschwester? Meistens ist jemand von uns da. Ah ja. Oder ich hole sie dann zum Schlafen hierher. Das macht sie dann schon, zum Schlafen kommt sie. Ja. Sie kommt auch so hierher, das heißt, ich hole sie dann natürlich ab, aber sie möchte nicht hier bleiben. Dann fängt sie an zu weinen oder wenn ich mal sage, Mama, vielleicht wäre es doch besser, wenn du doch ins Heim gehst. Da war sie schon zur Kurzzeitpflege, da gefällt es ihr auch, aber sie wartet immer darauf, dass ich sie wieder abhole. Und jetzt werde ich so, ich hatte durch meinen Beruf sehr viel mit Schwerstkranken zu tun. Was bist du vom Beruf? Schifffahrtssekretärin. Also, dann kennst du dich aus. Da konnte ich zu den Patienten auf die Station gehen, wenn die so krank waren. Das hat mir nichts ausgemacht. Hab sie getröstet oder mehr oder weniger getröstet, je nachdem, wie sie das angenommen haben. Und ich konnte, wenn sie dann gestorben sind, konnte ich das Gesicht streicheln und das. Und jetzt habe ich so dieses Bild vor mir, wenn das mit meiner Mutter passiert, das kann ich mir, ich stelle es mir jede Nacht vor, aber das ist so schwer, sich das vorzustellen und ich kann sie auch nicht ins Heim geben. Mhm. Wie? Ich bin nicht fertig, weil uns die Vergangenheit so sehr verbindet. Ja, sie ist dement erkrankt. Ja. Wie schwer ist diese Demenz schon, wie weit ist sie fortgeschritten? Stufe 2. Erklär uns das mal, was das bedeutet. Wie, ja, dass sie, also dem Papier nach muss man sie mehr als 3 Stunden pro Tag pflegen. Und dass sie, sie kann nicht selbstständig entscheiden. Mhm. Aber das sie, kann sie nicht mehr. Man kann sich manchmal mit ihr unterhalten, dann erzählt sie aber immer von früher. Sie kommt immer wieder auf früher zurück, was in ihrem Elternhaus war. Mhm. Obwohl ich die alle gar nicht kenne, die Leute. Mhm. Aber ich habe so viel aber sie erkennt dich. Dann. Ich komme nicht darüber hinweg, dass sie so krank ist. Mhm. Und ich muss das jeden Tag sehen. Und aber sie erkennt dich auf jeden Fall immer noch, dass du die Tochter bist. Ja, ja, das schon. Weiß mhm. sie. Mhm. Ja, freut sie sich, wenn du kommst? Ja. Ja. Mhm. Ja. Nur ich muss ihr ja auch manchmal was sagen. Mama, mach das nicht oder mach das nicht. Jetzt hat sie ihr Gebiss immer verlegt. Dann sucht man das. Dann hat sie das Hörgerät, haben wir nicht gefunden. Mhm. Ein Gebiss war auch schon weg, muss dann wieder nachgemacht werden. Aber das ist alles nicht Finde ich auch eine ganz, ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und ich kann das so gut verstehen, wenn du sagst, das tut mir im Herzen leid. Ja. Die alte Dame, die nun schon 90 Jahre alt ist, aus ihrer gewohnten Umgebung rauszureißen. Ja, und sie versteht es ja noch offensichtlich, dass sie da weg wäre und dann nicht mehr zurück darf. Und das ist für sie ganz schlimm. Ja, und dann sagen mir aber auch Fachkräfte, ach, das vergisst sie schnell. Aber ich habe ehrenamtlich auch schon im Altersheim gearbeitet. Mhm. Und ich weiß, wie das dazugeht. Es ist, also für meine Verhältnisse ist das kein menschenwürdiges Unterbringen. Ja, das sind mal einen Unterbringen. Gibt sicher auch gibt sicher auch Unterschiede. Es gibt sicher auch gute Pflegeheime, aber auch durchaus schlechte Pflegeheime. Was spricht dagegen, Carla? Wenn ihr das einfach so weiterlaufen lasst zunächst, da ist eine Kraft, eine Pflegekraft, die ab und zu bei ihr ist. Ja, aber ich fühle mich so verpflichtet jeden Tag und da denke ich, mein Gott, jeden Tag, mir läuft die Zeit auch davon. Weil ich denke, Mensch, du bist ja selbst bald so alt. Ich habe da war ich fast 50, da habe ich neben meiner Berufstätigkeit noch 2 Kinder zu mir genommen, die ins Heim sollten, als Pflegekinder. Mhm. Und Achso, ich spüre, dass du dich auch überlastet fühlst und das nimmt auch sehr viel von deiner Zeit weg. Ja, ja. Ja gut, das und muss man. Und da hatte ich eine ganz schwere Zeit mit den Kindern, die waren 6 Jahre alt, Zwillinge. Mhm. Und die habe ich hier dann alleine neben meinem Beruf noch bei mir, die habe ich erzogen und geliebt und gibt's immer noch. Und meine Mutter hat mir da auch sehr geholfen. Ja, wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt 24. 24, also die sind aus dem Haus. Die sind aus dem Haus jetzt. Ja. Und ist auch beiden auch was geworden. Und du lebst alleine? Ich lebe allein im Haus, ja. Ja, das ist jetzt natürlich das Abwägen. Das sind die Eigeninteressen. Mein Leben zerrinnt mir auch da durch den Finger. Weil ich jetzt so frei bin und könnte jetzt alles Mögliche unternehmen und kann das aber nicht. Ich muss einen Tag in der Woche muss ich mir ja schon ausklamüsern, wie mache ich das? Ne, aber das ist. Ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt eine Abwägung. Wo liegt man die Priorität? Jetzt vielleicht auch mal auf das eigene Leben, nachdem du schon so viel für sie getan hast? Oder du sagst, nein, das ist meine Mutter, das ist eine alte Frau, wer weiß, wie lange sie noch lebt. Ich bin nach wie vor da und opfere meine Zeit und opfere mein Leben. Das sind die beiden Pole, zwischen denen wir hin. Ne, das ist das. Ja. Schwer zu sagen für einen Außenstehenden. Ja. Schwer zu weißt sagen. Du, wenn ich nicht wüsste, wie es im Altersheim zugeht, überleg mal, die sagen immer, auf dem Papier muss so und so viel Personal da sein für so und so viel, die nennen sich ja nicht Patientenbewohner. Weißt du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Weißt du, was ich glaube? Dass du trotz aller berechtigter Sehnsucht auch mal mehr eigenes Leben zu haben, ich glaube, du hättest ein großes, schlechtes Gewissen, wenn die Mutter im Heim wäre. Ja. Stimmt's? Ja, sicher. Ich glaube, ich hätte es an deiner Stelle auch. Ja. Und ich glaube, ich sag's dir jetzt nur ganz persönlich, ich kann dir keinen Rat geben, das musst du mit dir selbst ausmachen. Mhm. Ich sage dir, wenn ich versuche, mich in dich hineinzuversetzen, würde ich, so lange wie es irgendwie geht, die Mutter zu Hause lassen. Ja, doch, ne? Ja, gar keine Frage. Und dann opfert man halt Zeit. Die Mutter hat für dich auch früher viel Zeit geopfert, als du klein warst. Und das ist nun mal so, ist der Deal. Mhm. Früher war die Mutter für dich da, jetzt bist du für die Mutter da. Ja, ja. Ich würde es so machen, aber das musst du für dich entscheiden. Aber du wolltest ja mal eine andere Meinung hören. Ja, genau. Denn im Bekanntenkreis, da ist es nur, ich verstehe das nicht, kannst du doch ins Heim geben. Und das kann ich nicht. Aber Domia, darf ich eine kurze Frage noch, wie du eine Sache siehst. Und zwar wurde meine Mutter schwanger mit mir. Mhm. Das war 43. Und der Mann hat das Aufgebot bestellt, der war Soldat. Und dann kommt kurz vor der Entbindung raus, dass er verheiratet ist und zwei Söhne hat. Mhm. Da gab es eine Gerichtsverhandlung. Er wurde an die Front versetzt, ist da umgekommen. Mhm. Und jetzt habe ich mal, ich wusste, anhand der Unterlagen, sie hat eine Halbwaisenrente dann für mich bekommen. Und die Unterlagen habe ich jetzt bekommen, also habe bei ihr dann geguckt und da habe ich die gefunden. Ich hatte die Anschrift, dass er in Hagen war. Mhm. Dann habe ich mal eine Bekannte, die in Hagen ist, dahin geschickt zum Einwohnermeldeamt. Die sollte gucken, ob die Kinder, die Söhne da noch wohnen. Mhm. Und dann hat das Einwohnermeldeamt eine Adresse rausbekommen. Und die habe ich bekommen. Mhm. Dann habe ich einen Brief aufgesetzt, den aber nie abgeschickt. Ich habe es meiner Mutter dann gesagt und da hat sie gesagt, mach das nicht. Ich möchte nicht, falls die Frau noch lebt, dass die sich dann darüber aufregt. Weißt du, Carla, jetzt stehe ich in einem Problem. Das ist ein ganz neues, sehr umfangreiches Thema, was du angesprochen hast. Ja. Das wäre mir jetzt zu kurzfristig, wenn ich jetzt so schnell darauf antworten würde. Wir rufen dich mal zurück, dann kannst du mit meinem Psychologen mal darüber reden, was der meint. Ja. In der anderen Sache habe ich dir meine Meinung gesagt. Ja, das finde ich gut. So. Die erste, die mir dazu stimmt, die erste Meinung. Dann legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. Ich leg auf. Ja, alles Danke, Gute wünsche dir. Tschüss. Ganz tschüss. Toll bist du. Dankeschön, tschüss. So, dann haben wir hier noch die Brigitte. Die Brigitte ist aber eine frauenlastige Sendung heute. Das fällt mir gerade so auf. Brigitte 42, aber nichts dagegen. Mir ist das schon sehr recht. Hallo Brigitte, grüße dich. Hallo Domian. So, inwiefern läuft dir die Zeit davon? Mir ist gesagt worden, mir läuft die Zeit davon. Und zwar habe ich eine Erkrankung, ja, ich bin ein bisschen da. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist ein Querschnitt. Mhm. Querschnittslähmung? Ja. Mhm. Manche Leute haben einen Wasserkopf dabei, also einen Hydrocephalus. Und die Diagnose war nicht älter wie 16 oder 18. Aha. Mhm. Nicht älter als 16 oder 18 Jahre? Ja. Hat man dir damals gesagt oder deinen Eltern gesagt? Hat man uns damals gesagt. Jetzt gucke ich hier hin und du bist 42. Ja, genau. Also 26 Jahre habe ich schon geschafft. Bist du schon drüber? Ja, genau. Und da bin ich auch stolz drauf. Hat das damit zu tun, dass die Medizin sich sehr entwickelt hat und man hat dir helfen können? Nein. Nein. Das war einfach eine Fehleinschätzung damals. Die Krankheit ist, glaube ich, noch nicht wirklich erforscht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass ich viel, viel Unterstützung von zu Hause hatte. Mhm. Und das positive Denken gelernt habe. Wie alt warst du denn, als man dir sagte, du wirst nicht alt? 10, 12. Ja. Wie fasst man denn das als Kind auf? Hat man Angst, Panik? Das habe ich damals gar nicht wirklich wahrgenommen. Man realisiert das gar nicht richtig? Nee. Aber wahrscheinlich, je älter du wurdest, also als du 15, 17, 18 warst, da... Auch noch nicht so. Auch noch nicht. Auch noch nicht so. Jetzt eigentlich jetzt so in den Jahren, ich muss sagen, meine Mutter, die ist mit 41 gestorben. Mhm. Und da ist mir das erst aufgefallen. Mhm. Ich gesagt, ich habe eigentlich meine eigene Mutter überlebt. Mhm. Trotz Krankheit. Jetzt bist du heute schon also im Angebetracht auf dich bezogen, 42 Jahre alt. Ja. Ist da noch irgendeine Angst, dass du denkst, ich bin sehr gefährdet? Oder? Ich sag mir immer, ich denke mal, der liebe Gott wollte noch nicht, dass ich komme. Mhm. Oder dass meine Uhr abgelaufen ist. Glaubst du, das hat auch mit deiner Lebenseinstellung was zu tun? Ja, sehr viel. Weil ich habe gesagt, ich will leben und ich will, egal wie, irgendwie weiterkommen. Finde ich super. Es geht natürlich, bei manchen schweren Erkrankungen geht es nicht, aber ja, es ist eine gute Ja, klar, aber ich denke mal auch so die Leute, dass die so eine positive Einstellung und versuchen mit der Krankheit sich auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist viel, viel wert. So, das ist ein sehr schöner persönlicher Schluss in unserer Sendung heute. Ich freue mich, dass dass wir haben sprechen können und dass es dir gut geht, also relativ gut geht. Ja. Und wünsche dir viele, viele, viele Jahre und alles Gute weiterhin. Dankeschön, Domian. Sehr gerne. Auch alles Brigitte, Gute. Brigitte, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Nami Strack. Morgen sind wir natürlich auch wieder da, morgen in der freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder natürlich auch gerne mailen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.